Ich bemerke, dass ich als Träger der vollziehenden Gewalt das Recht habe, das Abgeordnetenhaus einzuberufen und aufzulösen. Und dass ich im Falle der Auflösung die Wiedereinberufung möglichst lang hinausschieben werde. Es ist nicht vorteilhaft, dass die Person des Herrschers fortwährend im Spiele ist und dass man seine Hand immer bemerkt. Seine Tätigkeit muss nötigenfalls durch die Autorität der hohen Verwaltungsbeamten, die den Thron umgeben, gedeckt werden können. Dialoge Seite 110, Montesquieu. Es ist vergnüglich zu sehen, welche Rolle du dem Senat und dem Staatsrat zuweist. Machiavell. Man kann dir wirklich nichts verbergen. Dialoge Seite 115, Montesquieu. Du behältst dir also das Recht vor, alles, was du gemacht hast, wieder aufzuheben, alles, was du geschenkt hast, wieder zurückzunehmen, deine Verfassung abzuändern, ja sogar vollständig verschwinden zu lassen, wenn du es für nötig hältst. Dialoge Seite 110, Montesquieu. Du sprachst eben vom Thron. Wie ich sehe, bist du also bereits König und wir waren doch gerade noch in der Republik. Der Übergang erfolgte nicht gerade sehr unmerklich. Machiavell. Von dem Augenblicke an, wo ich die ganze Macht in der Hand habe, ist die Stunde, zu der ich mich zum König werde ausrufen lassen, nur mehr eine Frage der Zweckmäßigkeit. Ich werde es sein, ob vor oder nach der Verkündung meiner Verfassung ist nebensächlich. 10. Dialog. Anmerkung Fleischhauer. Auf den ersten Seiten 111 bis 117 beschäftigt sich Machiavell mit der Stellung des Senates. Er soll ein Scheingebilde sein, bloß dazu bestimmt, die Handlungen des Herrschers zu decken. Er nimmt ihm jeden eigenen Wirkungskreis, wie in der Folge auch den Staatsrat, der ab Seite 117 behandelt wird. Der Verfasser der Protokolle übergeht diesen Teil des Zwiegespräches und schiebt eine kurze Betrachtung über die Art ein, wie man die Staaten zersetzen soll, um sie für die jüdische Weltherrschaft gefügig zu machen. Weiter im Text.